Yeah. Kavadosha hörten wir Pandit Kumar Gandharva, das kreative Gesangsgenie, der sich nicht von tradierten Formen des Melodiegesangs einengen ließ, mit der Morgenmelodie Ayo Milave Koji in der Raga-Form Deshkar aus dem Jahre 1999 auf der CD Classical Vocal des Music-Labels Fountain Music Company Pune. Das Harmonium spielte Govindrao Patwardhan, die Tabla Suresh Akshekar. Raga Durga aus dem Jahre 1990 ist veröffentlicht bei Venus Records Mumbai auf der CD Deep Ki Yotjarere aus dem Jahre 2003. Zuletzt vervollständigt das dritte Dosha, Pitta, unseren Streifzug durch den ayurvedischen Zeitzyklus. Pitta, das ist die energievolle Zeit zwischen 10 und 14 Uhr, in der das Verdauungsfeuer am stärksten ist. Hier sollte die Hauptmahlzeit des Tages eingenommen werden. Zwischen 22 Uhr und 2 Uhr morgens werden die Träume verarbeitet. Raga Ahir Lalit auf der Sitar, gespielt von keinem Geringeren als der Legende Ravi Shankar, fördert zur Hochzeit des Tages die Freude. Raga Bageshwari verhilft zur Ruhe und Entspannung. Die Bansuri, eine indische Bambusflöte, gespielt von dem großen Meister Hariprasad Chaurasia, ist dafür bestens geeignet. Es ist eine Aufnahme aus dem Jahre 1968, die von dem Label RPG im Jahre 2003 neu veröffentlicht wurde. Hariprasad Chaurasia dürfte hier im Alter von ungefähr 30 Jahren sein. Das gleiche Label präsentiert uns zuvor Ravi Shankar mit einer Aufnahme der Gramophone Company of India Kolkata aus dem Jahre 1987, veröffentlicht im Jahre 2004. Thank you. Mahadosha, dem Feuer- und Wasserelement, hörten wir mit dem Sita-Meister Ravi Shankar Raga Ahir Lalit aus der CD Pandit Ravi Shankar Sita des indischen Labels RPG Kolkata. Die Interpretation des Ragas Bageshwari, ein Nachtrager im Kaffetat von dem Flötisten Pandit Hariprasad Chaurasia, entstammt der CD Call of the Valley, veröffentlicht bei RPG in 2003. Nach diesen letzten Hörbeispielen in unserer heutigen Sendung sei ein kurzes Resümee erlaubt. Wie es scheint, gibt es ein wachsendes Bewusstsein in Indien und weltweit, dass Ragas eine sichere Alternative für viele medizinische Interventionsverfahren darstellen können. Es ist erstaunlich, dass von der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, ein Gesundheitskonzept, Concept for Health, aus dem Jahre 1998 mit Neuanpassung im Jahre 2004 verabschiedet wurde, das große Ähnlichkeit mit dem jahrtausendealten ayurvedischen Prinzip der Prävention und ganzheitlichen Behandlungsverfahren aufweist. Notwendigerweise befindet sich der musiktherapeutische Einsatz von Ragas im ayurvedischen Sinne in einem Stadium, das weitergehender und detaillierter Untersuchungen bedarf, nach wissenschaftlichen Kriterien. Obgleich seitens einer Vielzahl indischer Musikmeister die Überzeugung vorherrscht, dass das über Jahrhunderte mündlich überlieferte Erfahrungswissen mit Weitergabe vom Lehrer an den Schüler, Gurus Teacher Parampara, einer wissenschaftlichen Herangehensweise überlegen ist. Stress und stressverursachte Störungen sind die häufigsten Erkrankungen unserer modernen Zeit. Besonders Führungskräfte in Politik und Wirtschaft leiden in einem erheblichen Maße darunter, zurückzuführen auf die Mensch-Maschinen-Abhängigkeit, eine Art Hybridisierung, die unsere Gesellschaft wie eine Geisel erfasst hat und uns Menschen zu einem angepassten Verhalten zwingt und uns eine unnatürliche Anpassung abfordert. Die indischen Ragas, insbesondere die indischen Musikmaestros in der Tradition der nordindischen und südindischen Klassik, im Gesang wie im Instrumentalspiel, mögen uns dazu verhelfen, aus dem Kontext der Melodiegestaltung eines Ragas und rhythmischen Anlage uns ein Verständnis für unsere alltägliche Lebenssituation zu geben und uns darin zu schulen, eine Haltung zu entwickeln, Gegensätze zu akzeptieren, im Widerspruch wie in Meinungsverschiedenheiten und unser Vertrauen darin zu bestärken, dass wir dergleichen spannungsgeladene Situationen bewältigen mögen, in dem Sinne, wie sie sich in der Musik zu unserem Wohlgefallen auflösen. Auf die Bedeutung der Rhythmik, Tala und des Tempos, Laya, in der indischen Klassik wollen wir in einer gesonderten Sendung genauer eingehen. Das war IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. Die Inhalte zu unserer heutigen Sendung haben wir unter anderem aus Originalquellen der indischen Regierung zusammengestellt. Department of Ayush in New Delhi, fachberatend zur musiktherapeutischen Wirkung der indischen Ragas, unterstützt uns Dr. T.V. Sairam, ebenfalls Neu-Delhi. Sairam ist Doktor der alternativen Medizin und Mitglied des Civil Services in Indien, einer der wenigen und weltweit führenden Spezialisten zur Anwendung von indischer Raga-Musik für therapeutische Zwecke. Eine Vielzahl von Büchern und mehr als 400 veröffentlichten Artikeln dokumentieren sein profundes Wissen zur aktuellen Therapieforschung. Einige seiner Beiträge finden sich in der Dezemberausgabe 2006 der internationalen Fachzeitschrift Music Therapy World. Sie wird von Professor Dr. David Aldrigetta am Institut für Musiktherapie der Medizinischen Fakultät der Universität Witten-Herdecke veröffentlicht. Ich hoffe, Ihnen hat damit die heutige Sendung Ragas und ihr Zeitzyklus im ayurvedischen Verständnis, die drei Doshas, Vata, Pitta und Kapha-Dominanz gefallen. Zu unserem Thema hörten Sie Beispiele der nordindischen Ragas auf der Sitar, Sarod, dem Santur, der Bansuri, einer indischen Bambusflöte und im indischen Gesang. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Lothar Meyer. Namaste. Hinweise zu kommenden Sendeterminen entnehmen Sie dem Internetangebot Ihres Radiosenders oder besuchen direkt die Website von IMC India Meets Classic, www.imcradio.net, imcradio.net.